Das stand doch seit Wochen fest und ist wieder und wieder kontrolliert und gescheckt worden. Ich habe diese Abenteuer-Safari teuer genug bezahlt. Das Ökoministerium hat für den Besuch der Naturparks besondere Bestimmungen erlassen. Wegen dieser Naturparks sind wir nach Südamerika geflogen. Die Naturparks stehen auf unserem Programm und ich verlange, dass Sie sich an dieses Programm halten. Das Ökoministerium hat für den Besuch der Naturparks besondere Bestimmungen erlassen. Wir bieten Ihnen als Ersatz einen Adaptionskurs an der Atlantikküste oder eine Durchquerung der Amazonassteppe. Die dazu erforderliche Schutzkleidung würde selbstverständlich von der Safari Corporation gestellt. Ich will keine Schutzkleidung und ich will keinen Adaptionskurs. Ich will mit meiner Familie den Naturpark besichtigen, der auf unserem Programm steht. Das Ökoministerium hat für den Besuch der Naturparks besondere Bestimmungen erlassen. Großer Konsument, dann besorgen Sie uns eine Sondergenehmigung. Sondergenehmigungen kann nur das Ökoministerium erteilen. Die Antragsteller müssen wissenschaftliche oder wirtschaftliche Gründe nachweisen können. Durchquerung der Amazonassteppe. Schlagen Sie das mal meiner Frau vor. Großer Konsument, diese Energieduschen hier, die Modelle sind mindestens 4 Jahre alt. Edna, du, ich muss dir etwas sagen. Ja? Es gibt Schwierigkeiten mit dem Naturpark. Wieso? Ja, man braucht eine Sondergenehmigung des Ökoministeriums. Na und? Ja, na und, was na und? Sie wollen uns nicht in den Naturpark lassen. Ach, ich habe richtig gespürt, wie ich Bioenergie aufgeladen habe. Ich bin völlig positiv gepolt. 93-94%. Edna. Guten Tag, Mrs. Green. Wir können Ihnen als Ersatz einen Adaptionskurs an der Atlantikküste bieten. Überlebenstraining für verlängerten Aufenthalt außerhalb der Kuppel. Begreifen Sie doch endlich, wir wollen keinen Adaptionskurs, wir wollen kein Überlebenstraining, wir wollen auch keine Durchquerung der Amazonassteppe. Nein, wir wollen nach New York 2 zurückfließen. Emma. Ja, ich habe diese Abenteuer-Safari von Anfang an gehasst. Ich will keine Naturlandschaften mehr sehen. Ich will nach Hause. Ich will zurück in unser schönes Wohnsilo. Aber Edna, die Reise ist doch bezahlt. Ist mir egal. Ich will nach New York 2 zurück und ich weiß, was ich sage. Ich war nicht umsonst an der Energiedusche. Das wollen wir doch mal sehen, Edna. Wir werden Ihnen unser neues Programm in einer halben Stunde eingeben. Danke. Darf ich Ihnen zur Meinungsfindung unser Safari-Handbuch überreichen? Ich hoffe, in unserem reichhaltigen Angebot kann etwas Ihre Begeisterung wecken. Und dass wir Sie bald an Bord einer unserer Safari-Raketen begrüßen können. Das ist was Komisches. So. Und jetzt ist unser Freund Walter wieder aufgestanden. Man schaut noch recht dunstig in die Gegend. Und bis er sich wieder gesammelt hat, wollen wir alle zusammen noch einmal das Orchester Sam Springborn uns anschauen. Ja, da ist es ja schon. Das große, gute Orchester Sam Springborn. Das uns irgendwas Klassisches spielt. Orchester finde ich nicht so gut. Nee. Ich war William, Orchester ist nicht so gut. Nee. Ich war Helen, Orchester ist nicht so gut. Nee, ich finde Orchester auch nicht so gut. Und du, Helen? Gib doch Antwort, Helen, wenn deine Mutter mit dir spricht. Wie findest du Orchester? Nur 12% aller Zuschauer finden Orchester gut. Dabei ist das Orchester Sam Springborn neu, schön und modern. Helen! Edna, du musst schon aufstehen und sie anstoßen. Sie hat sicher wieder Wachs in den Ohren. Ach, ich verstehe Helen einfach nicht. Walter und Frank sind doch so komisch. Helen! Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Ich will Walter und Frank nicht sehen. Wir hatten die Rakete nicht gemietet, um uns Walter und Frank anzusehen. Aber warum denn nicht, Helen? Ich finde das richtig aufregend, Walter und Frank einmal in anderer Umgebung zu sehen. Nicht, Edna? Nein, nein, mir ist unsere Fernsehwand auch lieber. Ja? Wenn ich die Leute nicht in natürlicher Größe sehe, dann kommt mir alles so künstlich vor. Ja, die Plastik und die Farben sind zu Hause auch besser. Nie wieder lasse ich mich auf sowas ein. Eine Safari-Rakete mieten. Hat's euch denn gar nicht gefallen? Also mir nicht. Was haben wir denn bisher erlebt? Ein Haufen Ärger mit Schutzimpfungen? Ja. Ein Hotel ohne Klimaanlage, eine zu kleine Fernsehwand, keine Fernsehläden. Wegen jeder Tablette musste man eine halbe Stunde weit fahren. Ja, und gestern hat es geregnet. Und zum Schluss, da lassen sie einen nicht mal in die Naturparks. Mann, Ist denn das alles so schlimm? Ja, in New York 2 regnet es nicht. Gestern habe ich geschwitzt und gefroren an einem Tag. Pfui, was für Ausdrücke, William. Und die Katarakte am Rio Belcanuto? Oh, so Konsument, hör bloß auf damit. Ich hatte sie mir viel größer vorgestellt. Mhm. Und das Wasser, das hatte so einen Geruch. Mhm. Die Farbe, das war doch alles so. Nur fahl und blass, richtig unnatürlich. Ja. Du, ich habe neulich eine Kulturkomödie mitgemacht. Da kamen diese Katarakte auch drin vor. Das hättest du erleben sollen. Aber wir haben doch die wirklichen Wasserfälle gesehen. Und hier zu Hause sind sie aber viel eindrucksvoller. Guck mal, schau doch mal raus. Ja, und? Das ist die Erde. Mama, guck doch mal. Nein, mir wird bloß schwindelig. Wenn diese furchtbare Safari bloß vorbei wäre. So, und jetzt wollen wir mal wieder alle Freunde. Ich will euch ein paar Nachrichten zeigen. Hier im Palast der Nationen hat heute unser Präsident den Vorsitzenden des Klimaanlagenmonopols begrüßt. Es gibt also sicher bald wieder neuere, schönere und modernere Modelle. Wer die alten Modelle noch hat, der muss sich also ganz gewaltig beeilen, damit er nicht eine Serie versäumt. Und hier noch eine zweite Nachricht. Heute Abend um 9 Uhr ist Daisy Day. Zauber der Daisy Day, heute nähern sich schon New York 1 und dann wollen wir uns alle gemeinsam anschauen, wie unsere Daisy Day Produkte wirken. Schön. Ein Jahr lang stand New York 1 wieder in, Schnee und Regen. Aber ich wette, es steht noch genauso da, wie es die Ureinwohner vor 100 oder was weiß ich wie viele Jahren verlassen haben. Sauber, hygienisch und marmorweiß. Schön. Dank Daisy Produkten. Ja, ja. Ja, und in einer Stunde ist es wieder soweit. Weißer Schnee wird auf New York 1 herunterrieseln. Weißer Schnee der Daisy Day Production. Ja, das gibt wieder einmal die Programmsensation des Jahres. Die glanzvollste Demonstration der Hygiene unserer Zeit. Demonstriert an New York 1. Wir freuen uns, Ihnen, liebe Zuschauer, damit zugleich eine Stadt der Vergangenheit zeigen zu können. Beurteilen Sie selbst, ob unsere Großväter recht hatten, New York 1 zu verlassen, weil es nicht mehr neu, schön und modern war. Dabei wird überliefert, dass es damals wirklich Sonderlinge gab, die nicht mit wollten. Verstehen Sie das? Da hatten wir das neue, schöne und moderne New York 2 gebaut und die wollten nicht mit. Komisch, was? So was gab es? Warte, guck mal, was ist denn das da unten? Ich weiß nicht. Eine Küste oder sowas. Dann sind das die alten Südstaaten. Ist denn das so wichtig, Helen? Ja, ich will wissen, wo wir fliegen. Ach, was willst du denn damit anfangen? Deine Freunde wird es doch nicht interessieren. Niemand unternimmt Safaris. Nur wir müssen wieder etwas Außergewöhnliches tun. Nur weil du immer aus der Reihe tanzt. Guck mal, was ist denn das dort bitte? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe die Reiseroute schließlich nicht ausgesucht. Die hat der Raketenverleih programmiert. Soll ich mich vielleicht in meinem Urlaub auch noch mit Organisation und Planung herumschlagen? William, guck mal. Was hat das rote Licht dazu bedeuten? Wo? Da. Das ist... Ja, das ist ein Warnsignal. Warnsignal? Was ist denn los? Ich weiß nicht. Aber irgendetwas ist mit der... Rakete nicht in Ordnung. Ach, großer Konsument. Wir hätten ihm doch eine neuere, schönere und modernere nehmen müssen. Setz mal schnell einen Funkspruch an den Raketenverleih ab. Funkspruch? Wir sind 1000 oder 2000 Meilen von New York 2 entfernt. Und fliegen nicht hoch genug. Schau mal da auf den Höhenmesser. Wir sinken. Ja, dann stürzen wir ab. So, und jetzt machen Sie sich in Ihren Sesseln schön gemütlich. Walter wird gleich wieder da sein. Er stärkt sich nur noch ein bisschen mit einer Vitaminzigarette. Sie wissen doch, jede Stunde eine Vitaminzigarette. Aber die richtige, nicht wahr? Diese hier. Hilf mir. Wir müssen irgendwas tun. Ja, ja, hilf ihm, Helen. Du hast doch technischen Unterricht gehabt. Also die Rakete ist völlig außer Kurs geraten. Großer Konsument. Sinken. Die Bremsdüsen arbeiten. Das ist doch alles nicht normal. Nein, natürlich nicht. Dann stürzen wir ab. Raketen stürzen nicht ab. Sie haben eine Notlandeautomatik. Walter. Eine Notlandung? Wann ist denn das so schlimm? Euch passiert doch nichts dabei. Ich meine Zigarette. Ja, ja, ja. Nein, meine Vitaminzigarette. Habe ich doch gehört, was Frank gesagt hat. Wieso schaukelt die Rakete denn so? Die Automatik sucht einen Landeplatz. Wir sind direkt über einer Stadt. Ja, unternehmt doch was. Was sollen wir denn in einer wildfremden Stadt? Wir nehmen die nächste Linienrakete und in einer halben Stunde sind wir in New York 2. Ja, bitte. Da steht im Mietvertrag drin. Also ich verstehe nicht, wieso wir direkt in einer Stadt landen. Da, guckt mal die Häuser. Pass auf, haltet euch fest. Muss gleich soweit sein. Wieso gibt es denn hier keine Kuppeln? So, Mann, wir sind gelandet. Kommt, wir müssen raus. Nein. Nein, nein, ich bleib hier. Ich bin genug draußen gewesen in diesen 2 Tagen. Die sollen die Rakete reparieren und dann fliegen wir nach Haus. Wer die? Na, das muss doch hier auch einen Raketenverleih geben. Die sollen ihm jemand schicken. Dann gehe ich allein. Du, Edna, Helen hat recht. Wir müssen etwas unternehmen. Lass mich zuerst raus. Großer Konsument. Die Leute werden uns anstarren. Guck mal, setzt meine Perücke richtig. Die Straße ist ganz leer. Tatsächlich. Was ist denn das für ein Geruch? Ich weiß nicht. Komisch. Irgendetwas Chemisches. Oh. Und ja, was ist denn das überhaupt für eine Farbe hier? Alles weiß, ganz weiß. Oh, oder gräulich. Guck mal da, der Boden. Das ist eine weiße Kruste und die Häuser... So alles wie gebleicht. Eigenartig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Großer Konsument. Wo sind denn die Leute? Eine Straße kann doch nicht ganz leer sein. Jetzt um diese Zeit? Guck mal, die Transportbänder stehen still. Ja. Gib mir eine Zigarette, William. Du rauchst so viel. Nein, keine Vitaminzigarette. Hm? Kombiniert rauchen beruhigt. Ich laufe mal in den Laden oder was das ist. Ein Supermarkt oder so. Vorsicht. William, wie kommt mir denn hier zum Raketengelände, wenn uns niemand Auskunft gibt? Kommt hierher. Langsam. Geh nicht so schnell. Diese Kruste auf der Straße... Die ist richtig unheimlich. Man glaubt jeden Augenblick, sie würde einbrechen. Siehst du? Ja. Da, schau mal. Die Hauswände. Das ist wie zerfressen. Ja, aber hier müssen doch irgendwo Menschen sein. Hallo? Schaut euch mal den Laden an. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wie in einem historischen Film. Treten Sie ruhig ein, meine Herrschaften. Großer Konsument. Unsere Artikel sind garantiert symbolfrei. Mann, bin ich jetzt erschrocken. Das hat man früher so gemacht. Automatische Werber, oder wie das hieß. Weißt du, damals gab es noch keine Psychowerbung. Ja, wieso damals? Na, damals. Als es das Konsummonopol noch nicht gab. Und wieso kommen solche automatischen Werber hierher? Und da drüben, was ist denn das? Kino. Ja, das weiß ich auch nicht. Oh, William, was ist denn nur los? Hallo! Hallo! Der Schreien hilft uns auch nicht weiter. Wir müssen ruhig bleiben, ganz ruhig. Also, wir sind notgelandet. Und so viel steht fest. Irgendwo... Auf dem alten amerikanischen Kontinent. Kommt, wir können hier nicht stehen bleiben. Wir müssen weitersuchen. Da gehen wir zur Straßenecke. Vielleicht finden wir dort was. Unsere Artikel sind garantiert Symbol. Das macht mich ganz verrückt. Das ist ein Schild. 31. Straße, 7. Avenue. Ich weiß, wo wir sind. Wo? In einer Fernsehstadt. Du, so ein Stück habe ich mal gesehen. Da hat sich jemand in einer Fernsehstadt verirrt. Das war urkomisch. Überall waren Kulissen aus verschiedenen Zeiten. Aus der Vergangenheit, nein, ja. Nein, das sind hier keine Kulissen. Das ist Beton. Da, ja. Das Haus hat mindestens 40 Stockwerke. Und das da. Da, guck, das auch da. Ja. Schau die Straße entlang. Kilometerweit nichts als Wolkenkratzer. Nee, solche Kulissen gibt es nicht. Es ist wie in einer verlassenen Stadt. Oh. Verlassene Städte gibt es nicht. Habt ihr nicht früher in Boston 3 gewohnt? Ja, ja. Ja. Na, und dann seid ihr doch eines Tages nach Boston 4 gezogen. Ja, natürlich. Ja, und was ist aus Boston 3 geworden? Boston 3 war nicht mehr neu, schön und modern. Darum ist es eingeebnet worden. Das wird mit allen Städten so gemacht, die nicht mehr neu, schön und modern sind. Vielleicht ist diese Stadt gestern verlassen worden und wird heute eingeebnet. Das glaube ich nicht. Aber warum ist hier alles so eigenartig? Diese Kruste, dieser Geruch, der in der Kehle brennt. Bitte, bitte kommt. Wir gehen zur Rakete zurück und warten. Ja, worauf denn? Na, dass man uns sucht. Nein, uns wird niemand suchen. Wir haben die Rakete für 4 Wochen gemietet. Die Firma kann nicht wissen, dass wir schon nach 2 Tagen zurückkommen. Treten Sie doch ein, meine Herrschaften. Unser Fünf-Sinne-Kino läuft ohne Unterbrechung. Da kommt weiter. Nicht so schnell. Kennen Sie unsere Vitamin-Hotdogs? Sie sollten sie kennenlernen. Nein, ich will sie nicht kennenlernen. Du brauchst keine Antwort zu geben. Das weiß ich, aber irgendwie muss man sich doch wehren. Nicht so schnell, meine Herrschaften. Schon was von unseren rezeptfreien Drogen gehört? So wirksam wie vom Monopol persönlich. Komm, gehen wir auf die Kreuzung. Behalten Sie wenigstens unsere Adresse. Kärnten, 31. Straße. Ja. Vielleicht ist diese Stadt evakuiert worden, wegen einer Krankheit. Vor 60 Jahren? Wieso vor 60 Jahren? Guck mal, da oben ist ein Datumgeber. Ja, da oben. Da, 14. März 1995. Und heute haben wir das Jahr 2055. Das muss ein Irrtum sein. Nein, das ist kein Irrtum. Denk doch mal an den Laden, den wir gesehen haben, das Kino. Die altertümlichen Automaten. Du könntest recht haben, Helen. Aber wieso ist die Stadt verlassen? Wieso ist nichts verfallen? Wieso arbeiten die Automaten noch? William, bitte. Bitte komm mit mir zurück zur Rakete. Ich habe Angst. Nein. Wir müssen irgendeine Straße wählen und geradeaus gehen, bis wir aus der Stadt herauskommen. Helen, könnt ihr denn die Rakete nicht reparieren? Da! Da läuft jemand! Wo? Da in das Haus ist jemand gegangen. Ich habe nichts gesehen. Du hast dich getäuscht. Oh nein, ich habe auch nichts gesehen. Nein, bestimmt, ich habe ihn gesehen. Schnell, wir müssen ihn verfolgen. In das Haus dort? Ja. Ja, schau doch mal. Wo denn? Schau doch mal im obersten Stockwerk die Fenster. Die sehen viel heller aus als die anderen. Ja, da hat sie recht. Als ob sie jemand geputzt hätte. Bleibt auf der Straßenmitte. Ja. Das ist sicher ein Bürohaus. Wir müssen zusammenbleiben. Ja. Da kommt ein Fahrstuhl. Dann ist er damit nach oben gefahren. Und wir müssen hinterher. So sahen die Fahrstühle vor 80 Jahren aus. Kommt, wir müssen nach oben. Das ist eng. Zehnter Stock. Wills Insurance Company. Versicherung für alle Zwecke. Ich verstehe nicht, dass diese Apparate alle noch arbeiten. Und diese Musik. 20. Stock. Benderson & Hedge. Eine Adresse, die Sie sich merken sollten. Benderson & Hedge. Nicht wahr? Damals musste man den Leuten anscheinend alles einhämmern. Nee, das ist mir Psychowerbung doch lieber. 30. Stock. Ladies and Gentlemen, fahren Sie nicht höher. Eine bessere Adresse als den 30. Stock gibt es nicht. Die Die Grundstücke, die hier vermittelt werden, sind sympathischer als alle anderen. 40. Stock. Ingram Black Wilson Co. Die Now Pay Later. Ganz seriös, ganz modern. 50. Stock. Diese Büroräume sind die teuersten. Nur ein Erfolgsanwalt kann sie sich leisten. Wir sind oben. Bitte schön, treten Sie näher. Wenn Sie ablegen wollen, darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten. Das ist sehr freundlich, aber wer sind Sie überhaupt? Ich bin Charlie. Tu nicht so verwundert, Helen. Damals sahen Roboter so aus. Warst du eben auf der Straße, Charlie? Nein, Sir. Wieso? Sind Sie... Bist du nicht eben in dieses Haus gegangen und mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren? Durchaus nicht. Großer Konsument. In welcher Stadt sind wir hier? Das weiß ich nicht. Wir sind im 50. Stockwerk des Bürogebäudes, Ecke 34. Straße, 7. Avenue. Mein IQ liegt weit unter 100. Aber du musst doch wissen, wie die Stadt heißt, in der du seit 80 Jahren sitzt. Seit 80 Jahren? Tut mir leid, so große Zeiträume kann ich nicht überblicken. Ich bin ein Haushaltsroboter. Mein Zeitgefühl ist nicht sehr entwickelt. Aber du bist doch seit 80 Jahren hier. Wieso funktionierst du überhaupt noch? Die Frage verstehe ich nicht. Woher du deine Energie beziehst? Ach so. Ich bin ein Sonnenbatteriegerät. Einmal in der Woche gehe ich aufs Dach, dann laden sich die Batterien wieder auf. Großer Konsument. Helen, du hast recht. Wir sind in einer Stadt, die seit 80 Jahren verlassen ist. Niemand benutzt heute mehr Sonnenbatteriegeräte. Das war nur in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts Mode. Darum arbeiten auch die automatischen Werber noch und der Fahrstuhl, verstehst du? Damals hat man alles und jedes mit Sonnenbatterien gemacht. Mr. Anderson wird sicher bald kommen. Dann war es Mr. Anderson, den ich auf der Straße gesehen habe. Wann ist Mr. Anderson denn fortgegangen? Am 17. März. Am 17. Ja. März? Ja, gewiss. Ich hatte Mr. Anderson die Zeitung geholt, aber er kam nicht mehr dazu, sie zu lesen, bevor er fortging. Dürfen wir die Zeitung sehen? Selbstverständlich. Mr. Anderson wird nichts dagegen haben. Nichts dagegen haben. Mr. Anderson ist seit einem halben Jahrhundert tot. Oh, das ist traurig. Dann kommt er natürlich nicht zurück. Könnt ihr nicht endlich aufhören, von diesem idiotischen Mr. Anderson zu reden? Sei still. Charlie ist die einzige Chance, die wir haben. Großer Konsument. Irgendwie muss er uns helfen können. Hier ist die Zeitung. Vorsicht. Sie ist ganz vergilbt. Ja. Das ist eine Zeitung aus Papier. 17. März 1991. Charlie hat recht. Zeig mal. Ist das wirklich die letzte Zeitung, die du geholt hast? Ja. Seitdem ist der Automat unten in der Halle leer. Und was tust du die ganze Zeit? Ich halte die Wohnung in Ordnung. Ich gehe aufs Dach und ich warte, bis Mr. Anderson zurückkommt. Er wird mir neue Anweisungen geben. Und wen gibt es außer Mr. Anderson? Mr. Henry. Das ist der Freund Mr. Andersons. Also auch längst gestorben. Großer Konsument. Das halte ich nicht aus. Ja, was ist denn? Einen Augenblick. Charlie. Charlie, dein Leben ist nicht sehr aufregend, hm? Nein, das ist es nicht. Viel zu tun? Von Zeit zu Zeit. Manchmal ist es hier sehr schmutzig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Kommt das sehr plötzlich? Ich meine, dieser Schmutz. Ganz richtig. Und immer gegen Abend. Wie oft denn? Ich weiß nicht. Länger als einen Monat voneinander entfernt. Ist das Straßenschmutz, wie ihn die Leute mitbringen? Nein, den brachten immer nur Mr. Anderson und Mr. Henry mit. Hey, wenn du nicht sofort aufhörst, mit diesem Roboter stumpfsinnige Konversation zu machen. Immer still. Wir sind in Lebensgefahr. Ich weiß. Und du führst Gespräche über Straßenschmutz. Du hast uns doch überhaupt erst in diese Situation gebracht. Ich versuche ja gerade, uns rauszuhelfen. Durch Gespräche über Straßenschmutz? Ja, ja. Charlie, Kannst du diesen Schmutz irgendwie beschreiben? Ich verbiete dir, über dieses Thema weiterzureden. Doch mal. Einen Augenblick, merkt ihr denn nichts? Charlie, welcher Art ist dieser Schmutz? Mr. Anderson war ein Reinigkeitsfanatiker. Ich habe einige Zusatzgeräte. Staub, schwebende Partikel, Ruß, Sporen, Pollen. Und dann Chemikalien, Insektizide. Aber erst seit Mr. Anderson fort ist, gibt es das. Hauptsächlich Insektizide. Dann verschiedene Produkte auf Chlor- und Phosphorbasis. Ich kann nicht alles analysieren. Furchtbar. Das Zeug dringt überall ein. Dann habe ich immer viel Arbeit. Ich habe schon versucht, alles abzudichten, aber das hilft nichts. Daisy Day. Wie? Was sagten Sie? Was soll das heißen, Daisy Day? Habt ihr noch immer nichts gemerkt? Denkt doch an die Fernsehsendung. Frank hat's ja angekündigt. Heute Abend ist Daisy Day und wir sitzen in New York 1. Großer Konsument. Du bist verrückt. Nein, nein, nein. In einer halben Stunde sind die Hubschrauber über der Stadt und werfen ein paar Tonnen Desinfektionsmittel ab. Insektizide, Nervengifte und all das hygienische Zeug der Daisy Corporation. Das kann nicht wahr sein. Aber das ist die einzige Erklärung. Dieser penetrante Geruch überall, die weiß geätzten Häuser, diese graue Staubschicht auf den Straßen. Helen, jetzt hör mal zu. Daisy Day ist ein Fernsehspiel, wie alle anderen. Nein. In irgendeinem Studio stehen ein paar Kulissen und die werden dann mit Mehl oder etwas Ähnlichem bestreut. Du glaubst doch nicht, ja, dass Daisy Day... Ja, glaubst du denn, die hätten sich für diese Sendung extra eine riesenhafte Kulissenstadt gebaut? Moment, seht doch mal aus dem Fenster. Die Sonne geht sowieso gleich unter. Mr. Anderson hat diese Aussicht am Abend immer sehr geliebt. Hier, das ist New York 1. Glaubt mir doch, da, bitteschön, lest. New York General Post Office. Ja. Ja, du hast recht, Helen. Gib mir eine Zigarette, Rollchen. Nein, nein, du kriegst keine. Aber sie können doch nicht die ganze Stadt... Oh, im Fernsehen sieht das so schön aus. Ja, und Frank erzählt so schön, wie das in alle Ritzen dringt. In jede Spalte. Der weiße Schnee, wie er nach unten rieselt. Wir müssen in irgendeinen Keller und alles abdichten. Hast du gehört, was Charlie gesagt hat? Es dringt in alle Ritzen. Und wie lange sollen wir da unten hocken bleiben? Wir müssen aber irgendwas tun. Wir sind gefangen. Die Stadt ist viel zu groß, als dass wir irgendwie rauskämen. Großer Konsument. Oder wir müssen in die Rakete zurück. Vielleicht ist sie dicht. Nein. Oder wir müssen sie reparieren. Nein, wir müssen das Haus durchsuchen. Irgendwo muss der Mann sein, den ich gesehen habe. Den du gesehen hast? Ja, ich habe ihn gesehen, ganz bestimmt. Passt auf. Ich fahre jetzt mit dem Fahrstuhl runter und ihr beginnt von oben zu suchen. Stockwerk für Stockwerk. Wir müssen uns beeilen. Auf jeden Fall treffen wir uns in einer halben Stunde an der Rakete, okay? Also, bis später. Auf Wiedersehen. Es ist sinnlos, was die hier tun. Hallo? Ist hier jemand? Aber irgendetwas müssen wir noch tun. Hallo? Ist hier jemand? Das kann man doch nicht machen, eine ganze Stadt. Sie werden sicher dabei Ihre Produkte testen. Hallo! Ist hier jemand? Und wenn wir jemanden finden, wie soll er uns dann helfen? Vielleicht weiß er ein Versteck oder einen Fluchtweg. Halt! Bleiben Sie stehen! Nehmen Sie die Hände hoch! Was suchen Sie hier? Was suchen Sie hier? Das geht Sie nichts an. Bleiben Sie dort stehen! Ich bin doch kein Verbrecher! Bleiben Sie stehen! Ich scherze nicht, ich schieße Sie über den Haufen! Sind Sie allein? Das geht Sie nichts an. Gehen Sie in die Wohnung. Dort in das Zimmer, los. Stellen Sie sich gegen die Wand. Und jetzt werden wir ein kleines Verhör machen. Darf ich jetzt auch mal was sagen? Bitte schön. Aber kurz, ich habe nicht viel Zeit. Wir sind hier in New York 1? Natürlich. Ich war mir nicht ganz sicher. In einer Dreiviertelstunde beginnt die Fernsehsendung Daisy Day. Das ist auch richtig. In einer Dreiviertelstunde werden wir also vergiftet sein. Sie, nicht ich. Dann sind Sie ein Mörder. Ich bin brutal, das gebe ich zu. Wenn ich hier in New York 1 auf einmal jemand durch den Wolkenkratzer schlendern sehe, dann werde ich misstrauisch. Das sieht verdammt nach Falle aus. Und dann werde ich brutal. Aber Sie wollten ja reden. Wir sind vor einer halben Stunde hier mit einer Rakete gelandet, mit einer Safari-Rakete. Wer wir? Es geht Sie nichts an. Also gut, meine Eltern und ich. Und wo sind Ihre Eltern? Die wollen Sie wohl auch festhalten. Allerdings will ich das. Und wozu das alles? Wie alt sind Sie eigentlich? Ist das auch eine Frage des Verhörs? Nein. 18 Jahre. Mein Name ist Bill. Bill Stone. Ich heiße Helen Green. Sie sehen doch, dass wir hier in der Klemme stecken. Helfen Sie uns, bitte. Wissen Sie denn, ob ich nicht auch in der Klemme stecke? Sie kommen übrigens aus einer Gesellschaft, in der Hilfe ein Fremdwort ist. Und plötzlich geht Ihnen so ein Fremdwort ganz leicht über die Lippen. Was ist denn mit Ihrer Rakete? Wir wissen es nicht. Angenommen, ich helfe Ihnen bei der Reparatur. Und wir würden Sie wieder flott kriegen. Was geschieht dann? Nach Ihrer Rückkehr machen Sie ein großes Theater. Der große Unbekannte in New York 1. Ein Engel in der Not. Und übermorgen schickt die Daisy Corporation einen Trupp Militär hierher und ganz New York 1 wird durchkämmt. Ich weiß nicht, was Sie hierher gebracht hat, aber Sie können doch mit uns fliegen. Wohin Sie wollen, wir haben die Rakete für 4 Wochen gemietet. Nein, das ist keine Lösung. Bill, erzählen Sie mir, was los ist mit Ihnen. Ruhig, da ist jemand. Hallo, ist da jemand? Meine Eltern. Kein Laut. Aber Sie können noch nicht... Ruhig. Hallo, ist da jemand? Sie gehen vorbei. Wenigstens haben Sie nicht um Hilfe geschrien. Wohin gehen Ihre Eltern? Wir haben jemanden gesehen, der in dieses Haus ging. Ich nehme an, das waren Sie. Dann wollten wir das ganze Haus durchsuchen. Wir haben uns bei der Rakete verabredet. Die Verabredung werden Sie leider nicht einhalten können. Ich werde Sie hier festhalten. Dann können Sie mir Ihre Geheimnisse ruhig verraten. In spätestens einer halben Stunde werde ich Sie nicht mehr ausplaudern können. Sie sind zynisch. Also, Sie wissen, dass New York 1 eine verlassene Stadt ist. Eigentum der Daisy Corporation. Aber New York 1 ist noch etwas anderes. Eine Zuflucht. Sie wissen, in jeder Gesellschaft gibt es Leute, die mit der Gesellschaft nicht einverstanden sind. Ich habe mich hier eingerichtet. Ein Leben ohne Psychowerbung. Ohne den Mach Platz für das neue Vertreter. Ohne Bewusstseinsschule. Ah ja, und wie das alles heißt. Ja. Sie sind ganz allein? Ist es nicht viel schlimmer, als in der modernen Gesellschaft zu leben? Es gibt noch so ein paar Außenseiter wie mich. Wir laufen uns manchmal über den Weg. Wir kommen alle ganz gut miteinander aus. Und dann kommt so eine 18-jährige Touristin und bald weiß die ganze Welt, was hier los ist. Nein, ich kann sie einfach nicht laufen lassen. Ich verspreche Ihnen zu schweigen. Versprechen ist ein veralteter Begriff, seit die jährliche Psychoanalyse Bürgerpflicht geworden ist. Ich glaube, es gibt nur eine Möglichkeit. Gleich ist die halbe Stunde um. Wir hätten Helen doch irgendwo in dem Gebäude begegnen müssen. Weißt du jetzt, was an der Rakete nicht in Ordnung ist? Da ist irgendetwas mit der Steuerung. Mit der Kontrolle. Seit ich die Vitaminkapseln genommen habe, ist mir viel besser. Ich bin ganz sicher, dass wir bald wieder zu Hause sind. Vielleicht ist die neue Fernsehwand schon installiert. Die ist viel plastischer. Morgen früh gehe ich zu Dr. Bentley. Der wird sich schön wundern, was ich alles zu verarbeiten habe. Du, Helen, sollten wir auch eine Analyse schenken. Sie würde sich bestimmt darüber freuen. Meinst du? Wo bleibt sie nur? In einer halben Stunde fällt der schöne weiße Schnee. Rieselt über Häuser und Straßen, macht alles weiß. Red nicht so daher. Hast du denn immer noch nicht begriffen? Der weiße Schnee, das ist Gift. Wenn wir davon etwas abkriegen, dann... Das können die doch nicht machen. Das können die nicht machen, die können alles machen. Wer weiß denn, dass wir hier sind, notgelandet? Du, wir müssten den Hubschraubern Zeichen geben. William, ich hab es. Wir müssen Frank anrufen. Wenn der Fernseher in der Rakete einen Mitspielknopf hat, dann können wir Frank anrufen. Die 500 Mitspieldollar zahle ich gern. Das ist eine Idee. Frank könnte diese Idee verschieben. Aber ob man über so große Entfernungen mitspielen kann? Klar. Vielleicht haben Raketen einen Spezialsender. Und dann hat der Mann von der Macht Platz für das neue Gesellschaft gefragt, wo ist denn die Wand, die ich abholen soll? Und da hat die Frau gesagt, warten Sie noch einen Moment, der Mann von der Einrichtungsgesellschaft muss gleich kommen. Musst du drücken. Der bringt die Wand. Ich weiß. Moment, was? Ja. Moment. Da ist wieder ein Mitspieler, der auf seinen Mitspielknopf gedrückt hat. Mal sehen. Hallo. Oh, lass doch mal einen Freund, der von sehr weit her anruft. Auf dem Bildschirm ist gar nichts zu sehen. Ja, wo verstecken Sie sich denn? Frank, Sie müssen uns helfen. Wir sind mit der Rakete notgelandet in New York 1 und gleich ist Daisy Day. Na, Sie sind aber mal ulkig. Da haben Sie wohl Angst, dass Sie Daisy Day versäumen, was? Was die Leute für Sorgen haben, aber ich verstehe es. Hören Sie, Frank, es ist uns ganz ernst. Wir sind mit einer Ausflugsrakete abgestürzt. Da sieht man mal wieder, wohin diese Rumreiserei führt. Jetzt hören Sie doch endlich zu, Frank. Ich flehe Sie an. Wir sind wirklich abgestürzt. In New York 1. Das müssen Sie doch merken, dass die Verbindung so schlecht ist. Das ist aber gut. Also den Trick kennt heute jeder Vierjährige. Die Sendeleistung reduzieren und so, hä? Stimmt's? Sie müssen Daisy Day verschieben. Selbstverständlich. Wird gemacht. Weihnachten auch und den 4. Juli auch. Aus. Er hat unterbrochen. Jetzt sind wir verloren. Großer Konsument. Und wo bleibt Helen? Wir müssen sie suchen. Wir können die Rakete nicht mehr verlassen. Ich werde die Steuerung noch einmal untersuchen. Helen, es gibt nur eine Möglichkeit. Ich werde mit meinen Kameraden diskutieren, was mit Ihnen und Ihren Eltern zu geschehen hat. Aber wenn Sie uns schon helfen wollen, dann brauchen doch Ihre Kameraden gar nichts davon zu erfahren. Sie reparieren die Rakete und... Das verstehen Sie nicht, Helen. Jede Gesellschaft muss sich Gesetze geben. Selbst eine Gesellschaft von Außenseitern. Versprechen Sie, keinen Unsinn zu machen, solange ich weg bin. Ich werde Sie einschließen. Die Türen sind aus Stahl, dass Sie nicht auf falsche Gedanken kommen. Hm. Und Sie können auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Niemand weiß etwas von unserer Begegnung. Helen! Habe ich nicht recht? Sie haben recht. Aber ich bin in einer Viertelstunde wieder hier. Bestimmt. Bill Stone. Komischer Kerl. Hier Apparat Wilkins. Der Anschluss ist momentan nicht besetzt. Sie können eine Nachricht auf Band sprechen. Firma Selby Incorporated. Der Anschluss ist momentan nicht besetzt. Sie können eine Nachricht auf Band sprechen. Wer fehlt denn noch? Bill Stone. Sonst sind alle da. Daisy Day. Das ist praktisch der einzige Tag, an dem wir uns alle sehen. Ich würde auch darauf verzichten. Ja, wir wissen, dass Sie ein Einzelgänger sind. 30 Millionen Menschen in New York 2, das ist mir auch zu viel. Ein Dutzend in New York 1, das ist gerade die richtige Zahl. Viel mehr dürfen es auch nicht werden. Unser Daisy Day Bunker hier ist schließlich kein Saal. Es gibt sicher noch andere Bunker. Wir haben längst nicht die ganze Stadt durchsucht. Aber es ist bestimmt der einzige, der Tiefschlafeinrichtungen hat. Wenn man die 3 Wochen wach sein müsste, bis die Wirkung des schönweißen Schnees nachgelassen hat, ich weiß nicht. Wir würden uns sicher bald zerfleischen. Dann schon lieber gleich raus in den Schnee. Ich finde das nicht so komisch. Ein Freund, mit dem ich hierher gekommen war, hatte sich verspätet und ist in den schönen weißen Schnee geraten. Als wir nach 3 Wochen aus dem Bunker kamen, war nichts mehr von ihm übrig. Kein Stückchen Stoff und kein Stückchen Knochen. Eine Kruste aus schönem weißem Schnee. Wo kommt bist du? Wieder mal der Letzte. Aber jetzt schnell. Einen Augenblick. Ich war in einer Klinik wegen Medikamenten. Dabei ist mir ein 18-jähriges Mädchen begegnet. Halluzination, hä? Du solltest weniger Tabletten schlucken. Sie war mit ihren Eltern auf dem Rückflug nach New York 2 in einer Ausflugsrakete. Irgendwo in der 31. Straße mussten sie notlanden. Ihre Eltern versuchen, die Rakete zu reparieren. Das Mädchen habe ich in der Klinik eingeschlossen. Haben dich die Eltern gesehen? Nein. Dann gibt es wohl nur eine Möglichkeit. Ich habe auch daran gedacht. Aber es würde gegen unsere Prinzipien verstoßen. Die gelten nur für Flüchtlinge, nicht für Touristen. Auch wenn es 18-jährige Mädchen sind. Ein Leben gegen 12. Wenn wir sie entkommen lassen, haben wir morgen die halbe Welt auf dem Hals. Doktor? Was sagen Sie? Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich habe hier in einer Klinik ein Mittel gefunden, das... Naja, die Leute verlieren die Erinnerung. Sie würden irgendwo aufwachen und könnten sich an nichts erinnern. Aus. Keine Erinnerung, keine Ahnung, wie sie heißen, nichts. Aber sie würden später auch nichts mehr dazulernen können. Das Mittel ist barbarisch. Ja, was sollen wir diskutieren? Lasst sie, wo sie sind. Jeden Tag kommen bei Unfällen Tausende ums Leben. 3 Konsumenten weniger. Es ist unwürdig, wie Sie reden. Wir holen Sie hierher. Das ist unsere Pflicht. Dankeschön. Ich wollte den Vorschlag nicht selbst machen. Gegenstimmen? Ich hole Sie also. Einen Augenblick. Holen Sie das Mädchen, ich werde die Eltern holen. Das geht schneller. Ja, in der 31. Straße, irgendwo in der Nähe der 7. Avenue. Also bis gleich. Kommen Sie, Mr. Flash. Begleiten Sie mich. Sie sind doch Raketentechniker. Bringen Sie aus der Rakete mit, was wir brauchen können. So ganz ohne Nachschub kommen wir auch in New York 1 nicht aus. Und beeilt euch. Meinen Sie nicht, dass das Ganze eine Falle ist? Sie hätten uns auf einen Schlag. Und das Risiko müssen wir eingehen. Was mir zu denken gibt, wie ist die Rakete überhaupt nach New York reingekommen? Es gibt schließlich einen Sperrgürtel. Sie müssen offensichtlich genau in dem Augenblick New York 1 passiert haben, als der Sperrgürtel aufgehoben wurde. Für Daisy Day. In einer halben Stunde besteht er wieder und niemand wird je wissen, wohin die Rakete verschwunden ist. Kommen Sie, tragen wir noch ein paar Sauerstoffflaschen runter. Entschuldigen Sie, dass ich so lange gebraucht habe. Es gab einige Diskussionen. Ich habe inzwischen halb New York angerufen. Unser Anschluss ist momentan nicht besetzt. Sie können eine Nachricht auf Band sprechen. Ja, das ist ein eintöniges Spiel. Helen, Sie werden nicht mit offenen Armen empfangen werden. Das kann ich mir denken. Ihre Eltern werden von 2 Kameraden geholt. Kommen Sie. Bill. Ja? Ich möchte mich bedanken. Kommen Sie. Wo sitzt dieses Ehepaar? 31. Straße, hat Stone gesagt. Dann müssen wir hier entlang. Ich habe gleich an Sie gedacht, als es darum ging, diese Leute zu holen. Einen Raketentechniker, den muss so eine neue Rakete doch interessieren. Morgen früh ist sie unbrauchbar. Na, das ist sie jetzt auch schon. Sie musste doch offenbar notlanden. Ach, da kann nicht viel dran sein. Wissen Sie, Blott, ich kann mir denken, wie es dazu gekommen ist. Die Rakete ist in den Sperrgürtel geraten. Ihre Eigensteuerung wurde ausgeschaltet, das Programm gelöscht und genau in dem Augenblick wurde der Sperrgürtel aufgehoben. Daisy Day. Die Rakete schaltet die Notlandeautomatik ein, weil kein Programm mehr da ist. Ich wette, das wird alles sein. Drei Handgriffe und ich habe die Rakete wieder flott. Aber warum haben Sie denn das nicht vorhin gesagt? Dann hätten wir uns die ganze Diskussion sparen können. Das ist mir eben erst eingefallen. Und das soll ich Ihnen glauben? Was für einen Grund sollte ich sonst haben? Ich weiß nicht. Wollen Sie nicht doch mit offenen Karten spielen? Ja. Manchmal hat man natürlich den Gedanken, hier alles stehen und liegen zu lassen und sich den Tunnel abzuhauen. Aber Sie wissen ja, wie riskant das ist. Und dann so eine funkelnagelneue Rakete. Der Gedanke ist verlockend. Für wen? Für Sie. Für Sie nicht auch? Sie haben manchmal mit dem Gedanken gespielt, hier abzuhauen. Um ehrlich zu sein, ja. Es war der Bunker einer Klinik. Wir haben ihn ganz zufällig gefunden. Und das da, das sind die modernen Robinsons. Das ist Helen Green. Guten Tag. Tag. Und meine Eltern? Die müssen gleich hier sein. Blood und Flash kümmern sich um sie. Machen Sie sich keine Sorgen, Helen. Blood und Flash kennen die Stadt. Wir wären alle drei umgekommen. Daisy Day macht keine Unterschiede. Aber meine Eltern müssten doch längst hier sein. Was wird denn hier gespielt? Bill, haben Sie mich hierher gelockt? Es sind noch 10 Minuten Zeit, Miss Green. Ja. Entschuldigen Sie bitte, ich bin ziemlich mitgenommen. Hier, nehmen Sie das. Das beruhigt Sie. Du nimmst die ganze Rakete auseinander. Irgendetwas muss ich doch tun. Großer Konsument. Wenn nur Helen käme. Und warum antwortet Frank nicht mehr? Er hält uns für Spaßvögel, das hast du doch gemerkt. Du, vielleicht hat er Daisy Day wirklich verschoben. Verschoben? Glaubst du, wir sollten Helen suchen? Was denn sonst? Oder soll ich allein gehen? Nein, nein, lass mich nicht hier. Da kommen 2 Männer. Hallo! Ja, wir kommen ja schon. Großer Konsument, das sind ja keine Roboter. Helfen Sie uns! Gleich ist Daisy Day. Unsere Rakete ist notgelandet. Schon gut. Wir wissen Bescheid. Ihre Tochter wird gleich hier sein. Ach. Was ist denn mit der Rakete? Ich bin nämlich Raketentechniker. Ich habe versucht, die Steuerung auszubauen. Entschuldigung, darf ich mal? Sie sind in einen Sperrgürtel geraten. Der hat Ihr Programm gelöscht. Siehst du, Edna? Sagen Sie bitte, wo ist denn Helen? Wir sind hier eine ganze Gruppe. Als plötzlich ein Mädchen aufgetaucht ist, waren wir natürlich misstrauisch. Wir mussten sie zunächst als Geisel festhalten. Das Ganze hätte ja eine Falle sein können. Aha. Hör mal, einer von uns beiden sollte mal zurückgehen und Bescheid sagen. Da haben sie ja allerlei ausgebaut, Mensch. Ja, kann ich Ihnen etwas helfen? Lass doch, William. Wohl kaum. Aber wie wäre es denn, wenn Sie zu unserem Bunker gehen? Ja. Ihre Tochter holen? Ja. Wir machen Ihnen inzwischen hier die Rakete startklar. Zum Bunker, wo ist das? 6. Avenue, 42. Straße, genau gegenüber von Bryant's Park. 6. Ja, Avenue, 42. Komm, Edna. Na, dort vorne links. Ja. Und dann nur geradeaus. Ja. Aber beeilen Sie sich. Bill, jetzt sagen Sie mir, wo meine Eltern sind. Lassen Sie mich raus, ich muss sie holen. Helen, wir haben 2 Leute hingeschickt. Sie müssen jeden Augenblick das hier sein. Das sagen Sie mir seit einer Ewigkeit. Helen, ich will ehrlich sein. Ich bin auch beunruhigt. Sie müssten wirklich schon hier sein. Dann lassen Sie mich gehen. Das wäre Selbstmord. In ein paar Minuten werden wir die Hubschrauber hören. Ja, und meine Eltern? Ich kenne Blood und Flash. Sie werden im allerletzten Moment hier erscheinen. Die beiden haben Nerven wie Stahl. Oder sie haben sich aus dem Staub... Halt den Mund! Die können doch gar nicht. Die Rakete ist doch... Flash ist immerhin Raketentechniker. Vielleicht hat er sie gestartet. Dann sind Ihre Eltern in Sicherheit. Aber meine Eltern würden mich ganz bestimmt nicht hier allein zurücklassen. Freiwillig vielleicht nicht. Aber wenn Blood und Flash sie... Sie meinen, New York 1 ist kein Paradies. Mancher möchte es vielleicht wieder verlassen. Irgendetwas stimmt nicht. Jedenfalls können wir jetzt nichts mehr unternehmen. In 3 Minuten ist es soweit. Mach schnell. Wir müssen die Strecke noch zurück. Da, unsere Rakete! Tatsächlich. Die Schweinehunde starten ohne uns. Und wir? Und wo ist Helen? Die ist längst in Sicherheit. In dem Bunker. Da rechts, die Straße ist es. Komm, dass wir wenigstens da reinkommen. Kann ich mir. Kann ich die so Rakete. Schnell? Die Rakete ist weg. Ja, was ist jetzt? Los, zur 42. Straße. Gegenüber vom Bryanspark. Schnell. Beeilen Sie sich doch nicht so, meine Herrschaften. Treten Sie ein. Eine Viertelstunde bei Wesley's Kronenbier. Kennen Sie, nicht wahr? Wesley's Kronenbier. Macht die Schleuse dicht, gleich ist es soweit. Phil, schalten Sie den Empfänger ein. Ja. Sind die Luftbilder abgedichtet? Ja, ich habe sie verschraubt. Bill? Ja? Ich weiß, der Augenblick ist nicht sehr geeignet, aber ich meine, wenn etwas Schreckliches passiert, kann ich dann hierbleiben? Wollen Sie das wirklich? Ja. Was Sie mir erzählt haben, hatte ich mir oft gedacht, aber ich konnte das nicht in Worte fassen. Ich kann dir gar nicht sagen, Helen, wie ich mich freue. Da bringen Sie die Sauerstoffflaschen dann nach unten. Ja, ja, gut. Schleuse ist dicht. Läuft der Fernseher. Hallo Freunde, alle versammelt. Ah, ja. Gleich ist es wieder soweit. Daisy Day, eine Sendung unserer Desinfection Corporation. Ach, da sind auch schon die Bilder von den Hubschraubern. Jetzt sind sie schon über New York 1, dem großen Versuchsgelände der Daisy Corporation. Und dann fällt der schöne weiße Schnee. Da, jetzt sind sie über dem Central Park und schon schneit es schöner weißer Schnee. Schneeweiß rieselt er nach unten, ja. Das reinigt und desinfiziert. Blütenweiß wird die Stadt, wie ein Wintermärchen. Da, das ist der Broadway. Sehen Sie, wie weiß und rein die Häuser sind? Marmorweiß, hygienisch. Da kommt kein Pilz gegen an, keine Bakterien. Das trotz dem Wetter und der Zeit jahrhundertelang. Da, das sind ja 2 Menschen. Was sag ich denn? Das kann doch gar nicht sein. 2 Robbys sind das, jawohl. Roboter, die auf der Sixth Avenue herumstreichen. Sehen Sie, wie sie rennen. Ja, das haben die vielleicht gar nicht so gerne, unseren schönen weißen Schnee. Doch, ach, das gefällt ihnen offenbar. Da, wie sie winken. Und der schöne weiße Schnee rieselt und rieselt. Ach. Und jetzt werden sie müde, unsere Robbys. Jawohl, legt euch nur schön hin in den Schnee. Sowas erlebt ihr nicht alle Tage. Und der Schnee rieselt, rieselt, rieselt. Das also war Daisy Day, ein Science-Fiction-Hörspiel von Hermann Ebeling. Die Rollen und ihre Sprecher waren William Green, Willi Semmelrogge, Edna Green, seine Frau, Elisabeth Wiedemann, Helen, deren Tochter, Brigitte Böttrich, Bill Stone, Wolfram Weniger, Charlie, ein Roboter, Peter Rühring, Frank, Fernsehunterhalter, Luitpold Müller, Mr. Blott, Tony Slama, Mr. Flash, Matthias Lange, Mr. Smith, Ernst Ahlisch, Mr. Miller, Berthold Tötzke. Ferner wirkten mit Felix Fehlberg, Barbara Kosawischuk, Ingeborg Malfatti und Barbara Klein. Ton und Schnitt Fritz Gortner und Anne-Dore Heidemann. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.